Die Juden sagen, Usair ist Allahs Sohn. Und die Christen sagen, Al-Masih ist Allahs Sohn. Das sind ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie sie sich doch abwendig machen lassen.